der Reyes Magos. Aber ich denke mir mal, die sollte nicht verknüpfen. Das ist die Stimme. Solo 200 años. Kopfhörer aus der Regel. Cultura Alemania, wenn die Pesos para Alter. And some is not for sale. Some Cultura de Alemania is not for sale, but you can look at it. Es para vender, no tocar. Vender solo. No toca, por favor. Gracias. Cultura Alemania. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Denn jetzt geht's hier los, unsere besagte Bolognese. Oi. Bolognese. Oi. Bolognese. Pan for free, el pan for free, rock rico, rico y barato, cultura alemana, solo 20 pesos. Muchas cosas alemanas gratis. Arte acústica, alternativa, alemana, barata. Von Goethe. Von Flöte. Un catalog, Kultur de Berlin. Musikkassetten. Kompaktdiscos. Und CD-Hüllen. Cultura Alemania. ¿Qué pasó, Lino? Es una bolsa para compactis, sin compactis. Von Goethe, sin Schiller. Con carne, no tamales, no tortillas, arte natales, arte alemana, solo 20 pesos. No hablo español. Con problemas para oír bien. Coca-Cola. Es genial, excelente. Oh. su cultura, en todas las colores y negras. Mit gezöckeltem Pergamentpapier oder Alufolie auslegen, ab welchen Kicken drin sich mein Föhn, die Tote mit Drehrücken ihn erkalten lassen, damit ich weiß, wie das ist. Der Ausverkauf der Deutschland GmbH steht kurz bevor. Wir repräsentieren ein Bärlektor, wie dieses Haus hier erst möglich gemacht hat. Ich setze mich weiterhin für Xavier Naidu beim ESC ein. Mehr denn je. Denn er symbolisiert wie kein anderer den Fail State BRD GmbH. Ja. Abendbergstraße. Wenn Sie sich beteiligen wollen an der Podiumsdiskussion, dann kommen Sie. Der ganz normale Stil hört einfach nicht auf, etwas zu sagen, was andere sich dafür schon zu denken wagen. Gufi. Johann Wolfram von Gufi wurde berühmt durch seine Faust. Das ist etwas los war. Aber... che Pasolino. Das soll Bollerblaster sein. Das soll Bollerblaster sein. Das soll Bollerblaster sein. Und Gruppo de Fan, Solo Outside Goethe Institut, No Inside Goethe Institut. Schiller con Carne, 20 Pesos. 20 Pesos, I mean, sorry. Voller Brasser und Grenze in Merigo. In Merigo! Es totalmente 0 pesos. Voller Brasser. 0 pesos. Para todos, gente. Warriors of Darkness mit Danke, Trickster, dem Universum. Wird jetzt vorgetragen. Wir sind weiter hier, um uns die schönsten Länder zu begrüßen, was jemals diesen Erdboden erblickt hat. Das Land der Dichter und Denker und der Richter und Fernlenker. Ja, Ausverkauf der deutschen Leitkultur hier vor der Straße, vor Ihnen. Also rette sich, wer kann. Wir verkaufen Euros auch. Währung. Ich schenke Öl. Inzest! Meine Mutter ist mein Vater, mein Opa ist mein Kind, meine Mutter ist verhindert, mein Opa ist blind. Danke an Warriors of Darkness! Okay, wir fahren mal ins Inland. Könnt ihr bitte mal ein Feedback geben, ob ich noch im Radio bin? Bin ich noch im Radio? Bin ich noch im Goethe-Institut jetzt noch im Radio? Denn hier draußen in Mexiko hört man irgendwie nichts mehr von der Musik. Geiles Statement, Alter. Ich vorsehe ein geiles Statement. Und es hat alles nichts gebracht. Die Eingliederung in die deutsche Kirche ist offiziell gescheitert. Wir mal sehen, soweit ist es schon hier in Deutschland gekommen. Technische Fehler in dem Land, dass die Ingenieure her gestellt hat. Und wenn jetzt mal auf die Äpfel geschenkt werden, die gehen aus, die da sind ja auch dabei. Im großen Ausverkauf. Der Brückland GmbH. Und wenn jetzt Ich hätte sich den Grab umgedreht, aber das ist nicht schlimm. Kann nicht mehr feiern. Kann nicht mehr feiern. Kann nicht mehr feiern. Kann nicht mehr feiern. Kann nicht mehr feiern. Kann nicht mehr feiern. Kann nicht mehr feiern. Kann nicht mehr feiern. Kann nicht mehr feiern. Und privilegiert, genau das trifft darauf, wenn du schön im Land stehst. Wunderbar. Einzigartige Land. Was zum Beispiel auch die Ausflug mit dieser Städte. Was möglich ist. Was? Dafür. Und wie weiter geht bei Ihnen, aber. Wir werden nicht gleich die ersten Schaulüchtigen verlangen, die auch das Premium. Aber natürlich nicht bei uns. Hier auf dem Bus. Ja, hier haben wir einmal eine Fischplatte. Fisch. Ich wollte noch Fisch. Es ist ein Wander. Tambien. Ich schuck am Ort. Es ist ein Wander. Tambien. Tambien. Die EU-Na Benzin. Die Alemania. 20 Pesos. Solo 20 Pesos. Die T-Shirts. Die Vinyl de una Banda de Alemania. Electronico. Se llama Schnack, 20 Pesos. Es totalmente ausverkauft de cultura alemana. Liquidación de las artes alemania. With support from Goethe Institute. Y una banda, una proyecta, como se ambiente, música ambiente, con guitarra de Berlín y esta es un proyecto es esotérico y una banda de rock. ¡Ay! What did you buy? Perfecto. Perfecto, perfectamente. Y más productos en la bolsa, pero no tocar, no vender. Es cultura alemana. Staying in Alemania. Y Subkultura de Alemania, 20 pesos. 20 pesos, solo es 20 pesos, exactamente this. is not for sale and not to look at. That's German culture. Some of the German culture is not for sale. Euros for free. For free. It's for free. It's for free. It's for free. Euros. Es una banda de rock con lyric de... Electronica! Hola, Lanz! Le banca della cultura ricca! Mette a fare le mani grandi! Arte acustica! Alternativa! Alemana! Barata! Cultura alemana fresca! Solo 200 anni! Esta es un, las audio es un perro, sí, cantar las himnas nacionales de Alemania. Enjoy, con gusto. Cultura de Alemania muy barato, más barato que el alemán. Jetzt bin ich wieder an meinem Tisch, oder? Eins der Länder, was einer, der die Wende ist gescheitert. Der Aufbau ist bis in einem Desaster geendet. Xavier Neidl soll bei mir stehen. Wie kann sich Deutschland noch weiter profilieren? Die Fragen, die von größter Wichtigkeit heute anstehen. Ich bitte Sie zu unserer Podiumsdiskussion Ausverkauf der Deutschland GmbH vor die Tür. Zusammenfassend kann man sagen, die Ostdeutschen werden sich recken. Die Bildungsferne geht aus Berlin. Goldrecht. Goldrecht. Werden zurückschlagen. Hätte Goethe das gewusst, er wäre so weit. Er hätte auf den Tisch geklopft. Der Ausverkauf geht weiter. Heiße Phase würde ich jetzt mal meinen. Hier rollen sich die Fußnägel bis zur Decke hoch. Aus eines Goethe kann man das hier führen. Sechs der Massen. Jetzt gibt es Ärger. Schön rein. Ja. Was ist so? Dann hört man es nicht. Das ist richtig traurig, dass das jetzt leise gedreht wird von dem Mann, der sich jetzt dem Kassettenrekorder nähert. A man is approaching the tape deck. You will turn it down. Please keep it from dumbing it down. It would be very, very, very good. Es como un defensa, puede que sí. tonight. Tonight. Kann ich noch eine Kippe? Ich glaube, das ist drauf. Das ist geil. Es ist drauf, dass die erste Runde gedreht hat. Zumindest das am Ende. Zumindest der Anfang. Ich find's. Du kannst jetzt mal kurz da oben die Räumlichkeiten angucken, die du dir das schon mal angucken wolltest. Oder? Diese Gänge da. Wir hätten halt auf jeden Fall Volk mal grüßen müssen. Stimmt. Das können wir ja auf diesem Wege jetzt noch machen. Volk mal begrüßen dich. Meine Oma heißt ein Clown.